wie der dem eigenen friedlichen Willen anheimgegebene. Denn der Ewige herrscht auf Erden. Über Meere herrscht sein Blick. Löwen sollen Lämmer werden, und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe. Glaub und Hoffnung sind erfüllt. Wundertätig ist die Liebe, die sich im Gebet enthüllt. Sie hörten Novelle von Johann Wolfgang von Goethe. Funkbearbeitung Max Ophüls. Die Person und ihre Sprecher waren Vorleser Oskar Werner, Fürst Otto Collin, Fürstin Käthe Gold, Honorio Erik Schumann, Fürst Oheim Willi Birgel, die Mutter Therese Giese, der Vater Arthur Menz, das Kind Rüdiger Schulzki, der Diener Hans Bernhard, der Zeichner Friedrich von Bülow, der Wächtel Kurt Ebinghaus, ein Ritter Helmut Wittig. Sie hörten Musik von Josef Haydn. Die Variationen über seine Motive komponierte Karl Tschuka. Regie Max Ophüls. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1954.